Ich bedanke mich herzlich, heute nochmal bei Ihnen sprechen zu dürfen. Ich habe gehört, Sie haben eine gute Tagung gehabt. Und Sie hörten eben, ich bin die letzte Woche jetzt in Straßburg noch gewesen, bin gestern Abend zurückgekommen, spät. War meine letzte Sitzung in Europa, denn die 5 Jahre Legislaturperiode Europäisches Parlament gehen jetzt zu Ende. Jetzt kommt noch die Zeit für die verschiedenen Parteien, sich auf die Europawahl am 12. Juni vorzubereiten. Am 12. Juni ist dann die Europawahl und am 19. Juli ist die konstituierende Sitzung des nächsten Europäischen Parlaments, das ja für 5 Jahre gewählt wird und von 1994 bis 1999 dann im Amt ist. Die Ausscheidenden, das sind eine ganze Reihe, die sind dann noch zum 19. Juli eingeladen und werden dann verabschiedet und dann geht es eben mit den neuen Kräften weiter. Nach dem Fahrplan für Europa soll eigentlich Europa 1999, um es mal so populär auszudrücken, voll im Sack sein. Da ist ein voller Terminplan und Sie haben hier in den letzten Zeiten alles erlebt, wie die Entwicklung bisher war. Die ganze Diskussion um den Maastricht-Vertrag, die Pro- und Contra-Stimmung. Und gestern haben wir darüber abgestimmt bezüglich der Erweiterung dieser Union, die ja bisher aus und auch im Moment noch aus 12 Staaten sich zusammensetzt und 4 weitere dazukommen möchten. Es haben noch mehrere sich da angemeldet, aber die nächsten 4, die es sein sollen, sind Schweden, Norwegen, Finnland und Österreich. Und nun mussten wir darüber gestern schon abstimmen, ob das Europäische Parlament dem zustimmt, obgleich eigentlich die Völker noch gar nicht gefragt sind, ob sie es wollen. Nicht wahr? Sondern Gott sei Dank ist nur in allen diesen 4 Ländern ist noch eine Volksabstimmung darüber. Und insofern ist es bezeichnend, dass wir eigentlich die Entscheidung der Regierungen, die ihre Völker noch gar nicht darüber befragt haben, nun schon zustimmen sollten. Keiner hat von uns im Prinzip gegen diese 4 Staaten und Völker etwas einzusetzen. Ganz im Gegenteil, das Europa sollte schon zu einer großen Gemeinschaft werden, aber die Verfahrensweise halte ich eben nicht für glücklich. Und da gibt es also noch vieles Kritisches anzumerken. Ich möchte gerade auch nach meinen 5 Jahren im Europäischen Parlament, ich werde gleich noch einiges berichten, auch sagen, dass man natürlich eine Unmenge von Einsichten gewinnt, weil man die europäische Erfahrung macht, sowohl im Umgang mit den Vertretern der anderen Völker und dann als Deutscher, wo wir ja sowieso immer noch so ein bisschen hinten anstehen, und zum Weiteren überhaupt, welche Auffassungen Sie über die Entwicklung in Europa haben. Und mein Eindruck ist, dass es noch viel länger dauern wird, bis es wirklich zu einem Europa kommt. Ich will mal ganz provokant sagen, Sie wissen, dass ich immer aus meinem Herzen keine Mordergrube mache. Die einzigen wirklichen, teilweise auch übertrieben idealistischen Europäer sind eigentlich die Deutschen. Die anderen haben alle etwa Absichten, mit unserer Hilfe vieles zu erreichen. Wir haben auch nichts dagegen, diese Hilfe zu bringen und zu geben. Nichts. Aber wenn man schon uns braucht, und wir brauchen uns alle, dann soll man auch den Deutschen die volle Gleichberechtigung im Rahmen einer europäischen Gemeinschaft geben und sie nicht immer unter Kontrolle und Vormundschaft halten wollen. Denn das, daran muss ich erinnern, das ist den wenigsten bekannt, ich spreche da des Öfteren darüber. Immerhin hat der Lord Ismay, der frühere Generalsekretär der Europäischen Gemeinschaft, der NATO, der Generalsekretär der NATO, der britische Lord Ismay, in seinen Memoiren geschrieben, die NATO sei entwickelt worden, um die Amerikaner in Europa zu halten, die Russen rauszuhalten und die Deutschen niederzuhalten. Und man muss auch, und das ist heute noch so, wir sind noch nicht außer Kontrolle. Und lassen Sie mich auch ganz ketzerisch sagen, da wir noch keinen Friedensvertrag haben, auch wenn man Ihnen den ausreden möchte, kann man mit den Deutschen noch machen, was man will. So sieht es nämlich aus. Und wenn man dann Herrn Kissinger nachlesen kann, der ja auch freimütig immer in seinen Kolumnen die Lage schildert, so hat er am 1. März 1992 in einer Kolumne in Wild am Sonntag formuliert, ich habe auch den Text dabei, aber einfach mal von den Gedanken her, dass neben der NATO, die die Deutschen diplomatisch heißt, das integrieren soll, man will hier nicht direkt sagen, was ist, hat er immerhin aber auch so formuliert, hat man neben dieser NATO, das war ja eine militärische Sache, hätte man auch die Europäische Gemeinschaft erdacht. Das Wort. Man habe die Europäische Gemeinschaft erdacht als Partner, als wirtschaftlichen Teil zur NATO, zur Kontrolle der Deutschen. Diese Aufsätze von Herrn Kissinger, die immer so alle 4 Wochen im Bild am Sonntag etwa erscheinen, wurden dann auch im ersten Teil dann mal in Buchform herausgebracht. Und da war es für mich auffällig, dass war auch dieser Aufsatz, den ich eben zitiert habe, in diesem Buch drin. Und da habe ich dann nachgelesen. Und da stand dann das Wort erdacht nicht mehr drin. Das muss ihm selbst aufgefallen sein, was er da so losgelassen hat. Naja, ich könnte über diesen Teil einiges Ihnen noch sagen, was alles erdacht wurde, um uns auf der einen Seite immer gut unter Kontrolle zu haben und auf der anderen Seite uns immer schöne Worte zu sagen, was wir alles für tolle Leute sind. Denken Sie auch mal dran, muss das auch mal anführen, de Gaulle wird immer zitiert mit dem Satz, seine Vorstellung sei das Europa der Vaterländer. Das ist nicht richtig wiedergegeben. Sag ihm das mal ganz bewusst, hat er nie gesagt. Nicht nur, dass er es nicht gesagt hat, sondern er hat sich auch von diesem Wort distanziert, weil ihm das immer unterstellt. Er hat zwar immer national Vive la France und er hat auch den Patriotismus der anderen Völker im Sinne Europas immer angesprochen, wo natürlich Frankreich die Führung in Europa haben sollte, aber das Vaterland Deutschland hat er nie gewollt. Nie. Die Vereinigung hat er nie gewollt. Nie. Er hat höchstens eine Konföderation gemeint. Ostdeutschland sowieso schon nicht. Und die Mitteldeutschland, da sprach er nicht etwa von den Mitteldeutschen oder so, er sprach nur von den Preußen und den Sachsen. Als Willy Brandt seinen Antrittsbesuch als neuer regierender Bürgermeister von Berlin bei ihm machte, kriegt er mit mal die Frage gestellt, nun, sagen Sie mal, Brandt, was machen denn die Preußen und die Sachsen? Willy Brandt, erstmal, was meint er nun? Was will er, nicht wahr? Bis er begriffen hat, dass er damit also Mitteldeutschland meinte, die DDR von damals. Und das ist ein altes Bild, das auch die Russen übrigens hatten. Die Russen waren ja bei einer Nachkriegsregelung durchaus für die Wiedereinrichtung Preußens. Dieser sogenannte Totenschein über Preußen von 1947 war gar kein Totenschein, wie er immer dargestellt wird. Diese Auflösung Preußens, die damals beschlossen wurde, 1947, die hatte vier Artikel. Und in Artikel 2 und 3 steht drin, dass es sinngemäß, dass es durchaus möglich sei, wenn die Deutschen es wollten, dass Preußen wieder eingerichtet werden kann. Das haben Sie natürlich alles nicht so deutlich in unseren Zeitungen gelesen, denn die hatten ja das zu schreiben, was die Siegermächte meinten. Das ist zum Teil heute noch so. Aber mal nur diesen kleinen Schlenker dabei. Wir haben es nicht einfach mit diesem Europa. Und ich bin in diesem Europäischen Parlament mit großem Bewusstsein als Deutscher reingegangen. Bevor ich dort meine Arbeit aufnahm, habe ich mich als Historiker nochmal wiederholend mit der Geschichte und den ganzen politischen Vorgängen der Staaten, die der Europäischen Gemeinschaft angehören, befasst. Es ist immer ganz gut, wenn man die Geschichte und die Ereignisse und die Menschen der Staaten kennt, mit denen man in einer Gemeinschaft zusammenarbeitet für ein großes Ziel. Und ich habe im Laufe der Jahre auch gemerkt, wie wichtig das ist, gerade weil man ja gegenüber uns Deutschen immer mit großen Vorurteilen, das merkt man sehr schnell, ankommt, und da muss man sich in der Geschichte des eigenen Volkes und auch der anderen auskennen. Insofern war das ganz nützlich, zu wissen, was die Vorstellungen sind. Ich will Ihnen da nur mal so ein Zitat bringen, was Sie auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachlesen konnten, 1983. Da hatten wir einen französischen Botschafter, Fremont, hier, hat einen Doppelnamen. Dieser Botschafter war von 1982 bis 1983 in Bonn und hielt auf der Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung 1983 in Cadenabia, dort war ein Seminar, ein Vortrag über das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen den Deutschen und Franzosen. Sein Sohn ist übrigens gegenwärtig auch Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ich habe auch mit ihm mal gesprochen über die Äußerungen seines Vaters. Und der Vater hatte auf diesem Vortrag gesagt, wenn man die Geschichte der Franzosen und Deutschen ganz ehrlich betrachtet, dann könne man sie in die Formel zusammenfassen, dass die Franzosen seit Karl dem Großen versuchen würden, Deutschland immer klein und kontrolliert zu halten. Und wenn Sie die Geschichte kennen und nachgehen, ist das so. Herr Mitterrand seine Vorgänger und auch alle seine Nachfahren als im Amt werden nichts anderes tun als das. Kann man ihnen belegen? Sag hier keine Meinungen. Wenn ich das so formuliere, dann bringe ich ihnen auch notfalls die Papiere. Und die habe ich mir alle besorgt, um mir ein Bild zu machen. Insofern bringe ich ihnen nicht Meinungen, sondern Fakten. Sonst würde ich da gar nicht so ruhig drüber reden. Ich glaube, man sollte das wissen. Ich will damit keinen europäischen Pessimismus darstellen, aber wir Deutsche sollten ganz nüchtern sein. Wir wissen, dass es ohne ein geschlossenes Europa in der Weltkonkurrenz gar nicht geht. Heute ist die Entwicklung so, dass sich eben immer mehr Menschen zu großen Gruppen zusammentun, ob das nützlich ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber auf der einen Seite haben wir auch mal rein wirtschaftlich gesehen die Vereinigten Staaten als einen geschlossenen Komplex mit Wirtschaftsmacht, wenn die auch ein bisschen angeschossen sind zurzeit, und haben die Japaner auf der anderen Seite als eine Stadt gemacht, und müssen noch damit rechnen, dass noch Staaten wie China und Indien, wenn sie erstmal voll entwickelt sind, dann auch voll da sind. Und wenn man die Entwicklung in Afrika sieht, da wird sich auch einiges tun. Wir Europäer werden es immer schwerer haben, unsere alte Rolle weiterspielen zu können, wie das bisher in der Vergangenheit gewesen ist. Und es ist daher sicherlich notwendig, etwas geschlossener, gemeinsam, abgestimmt aufzutreten, um die Interessen zu vertreten, um dann nicht überfahren zu werden im Existenzkampf und im Überleben. Insofern gibt es ja auch einige Kritiker, die sagen, was haben wir doch gegenwärtig für eine eigenartige Entwicklung. Auf der einen Seite ist der große Zentralstaat in der SSR aufgelöst, existiert nicht mehr. Auf der anderen Seite baut man einen solchen von Brüssel aus auf. Haben die Europäer nichts gelernt? Da gibt es ein Buch von einem Österreicher, Dr. Steinhauser, unter dem Titel EG, die EG, die Super-UdSSR von morgen. Ein dickes Buch, mit großem Interesse zu lesen. Und man muss sich tatsächlich fragen, und das ist ja auch der Kampf der Staaten, tatsächlich fragen, ob eine solche zentralistisch-bürokratische Organisation, deren Scheitern und Methoden offensichtlich waren, nämlich die UdSSR, ob man die nun auch im Westen errichten soll. Ich habe immer gesagt, als Deutscher und auch als Europäer, um das zu typisieren, darf man seinen Kopf nicht abgeben, man muss ihn benutzen. Und was Brüssel eigentlich verlangt, ist die Abgabe. Wenn Sie wüssten, wie viel von dieser europäischen Gemeinschaft, jetzt Union, schon bis in die Bürgermeisterämter hinein regiert wird, dann würden Ihnen die Haare zu Berge stehen. Ich will das nur so andeuten, so nicht wahr, da können nun, wir haben ja unsere Reinheitsgesetze gehabt, ne? Nicht, das ist heute alles in der europäischen Gemeinschaft gar nicht mehr Norm, sondern kann jederzeit voller Konkurrenz, kann da gepanschte Milch, gepanschtes Bier, vermischte Wurst und was es alles gibt. Da können Sie also einiges schon sehen, dass alte Normen und Gesetze, die auch für die Gesundheit wichtig sind, in dieser europäischen Gemeinschaft keinen Halt haben. Sie sehen das auch an der Skihaltung, an den Skikrankheiten, dass solches Ski, das in Großbritannien krank ist, hier ohne weiteres eingeführt werden kann, auch wenn man sich dagegen wehrt und so weiter und so fort. Es ist also schon eine sehr schwierige, kritische Entwicklung, die wir haben, die man einfach sehen muss, und da kann man nicht mit Begeisterung drüber hinweggehen. Europa kann nicht alleine von der Begeisterung leben, denn die geistig-moralische, politische Führung haben wir sowieso nicht. Und dieser Idealismus, der wird natürlich gerne vorgebracht, und das gilt auch für die neuen beitrittswilligen Länder. Ich bin ja nun in diesen Ländern überall gewesen und habe mit den Menschen und den Politikern und den Parlamentariern sprechen können. Noch völlig offen, ob diese Völker beispielsweise bei der Abstimmung Ja sagen zum Anschluss an Europa. Ich habe in diesem Europäischen Parlament mich bewusst drei Ausschüssen angeschlossen und habe darin gearbeitet. Die Hauptarbeit wird ja in den Ausschüssen getan. Um es mal so darzustellen, wir haben, was die Monatseinteilung ist, eine Woche Parlamentssitzungen in Straßburg gehabt, zwei Wochen Ausschusssitzungen in Brüssel und die vierte Woche war dann für die Fraktionen zur Vorbereitung von Sitzungen und Ausschüssen da, und diese Sitzungen fanden meistens auch, um die Menschen kennenzulernen und die Probleme vor Ort kennenzulernen, in den jeweiligen Ländern oder auch Städten statt. Das heißt, ein volles Programm von vier Wochen. Die Bundestagsabgeordneten sind verglichen mit den Europaabgeordneten noch gut dran. Die haben noch eine ganze Woche für ihren Wahlkreis. Wir sind da voll ausgelastet. Und ich habe mich, was diese Ausschüsse angeht, wie gesagt, angeschlossen. Einmal dem Energieausschuss, dem Ausschuss für Energie, Forschung und Technologie, weil von der Energie als Grundlage ja das weitere Leben und die weitere Entwicklung abhängen. Wir operieren ja auch mit der Atomenergie, die ja nicht ganz ungefährlich ist. Forderungen politischer Parteien, man müsste sie sofort abschalten, sind absolut utopisch. Die Bundesrepublik Deutschland würde im Dunkel stehen. Und die Entwicklung von alternativen Energien, sie zu betreiben, ist wichtig auch für die Zukunft. Die Entwicklung solcher Energien wird mindestens noch 50 Jahre dauern, bis die in einer Weise eingesetzt werden können wie die bisherige. Daher ist alles politisches Gerede, man müsse sofort abschalten und man käme weiter, absolut absurd. Das spricht gegen jede Praxis und Erfahrung. Und das war auch in diesem Ausschuss immer ganz deutlich. Bloß es muss politisch gemacht werden, dass man für die Erforschung neuer Energien, die weniger lebensgefährlich sind, zumindest die gleiche Summe an Mittel ausgegeben wird, neue zu erforschen, anstatt sie aus Konkurrenzgründen von anderen kleiner zu halten, dann kommt man ja nie von der gefährlicheren Energie weg. Zum Zweiten habe ich mitgearbeitet im institutionellen Ausschuss. Das war der Ausschuss des Parlaments, der sich mit der zukünftigen Verfassung Europas befasst, um zu wissen, was man eigentlich will. Denn deutlich hat man das noch gar nicht gesagt. Man sprach immer von der Europäischen Gemeinschaft. Jetzt spricht man von der Europäischen Union. Es wird so leicht sichtbar, wenn es auch noch immer bestritten wird, dass man also einen Bundesstaat als Ziel hat und nicht einen Staatenbund zum Ziel hat. Das heißt nichts anderes, Auflösung der Staaten, Auflösung der Bundesrepublik Deutschland, Auflösung des deutschen Volkes. Parallel laufen ja alle die Wege schon. Sie hören dann von dem Europa der Regionen. Sie hören von Europa der Bürger, wie die schönen Worte alle heißen. Einen ganz klaren Blick, was die wirklich wollen, kann man eigentlich ganz offiziell noch nicht haben, aber für den Fachmann wird deutlich, was beabsichtigt ist. Und daher haben sich eigentlich auch immer die Menschen gegen eine solche Entwicklung in Europa gewehrt. Es ist absolut unwahr, wenn man sagt, in Frankreich hat Europa zugestimmt. Oder Dänemark damals Europa zugestimmt. Sie müssen bei diesen Abstimmungen über Europa immer Folgendes bedenken. Das gilt hier auch für alle Wahlabstimmungen. Da wird Ihnen ja meistens die Gruppe der Nichtwähler vorenthalten. Als Frankreich über Europa abstimmte, übrigens die für Europa und gegen Europa waren, haben ihren Wahlkampf immer mit antideutschen Parolen bestritten. Beide Seiten, das muss man einfach mal wissen. Da haben damals ungefähr 51%, so hieß es in der Zeitung, sich für Europa entschieden und 49% waren dagegen. Nicht richtig. Es haben ein Drittel der Franzosen und etwas mehr dafür gestimmt. Ein Drittel der Franzosen und etwas weniger dagegen gestimmt und ein Drittel überhaupt nicht mitgestimmt, sodass im Grunde genommen für Europa etwas über ein Drittel nur ist und nicht 51% der Franzosen. Und das können Sie überall ansehen. Das gilt hier genauso für unsere Wahl. Da wird das auch weggelassen. Natürlich haben die großen Parteien gar nicht mehr die 30 oder 40%, die sie jetzt immer angeben. Sie haben zwischen 20 und 30% real gemessen, denn wir haben hier immerhin fast ein Drittel der Wähler, die gar nicht zur Wahl gehen. Also der institutionelle Ausschuss war für mich insofern wichtig, um zu wissen, was wollen die eigentlich. Und aus dieser Sicht war jetzt dieses sogenannte Maastricht-Urteil so wichtig, dass Karlsruhe aufgrund der Klageführung von Herrn Brunner fällen musste. Das waren etwa 6, 7 verschiedene Bürger und Gruppen, die die Klage gegen diesen Maastricht-Vertrag erhoben haben. Die wurden aber nicht zugelassen. Es wurde nur diese eine Klage von Herrn Brunner zugelassen. War diese Klage auch so wichtig, denn das Bundesverfassungsgericht hat am 12. Oktober 1993, als darüber entschieden wurde, klipp und klar erklärt, dass wir auch mit diesem Vertrag nicht Mitglied eines europäischen Staates geworden seien, weil es kein europäisches Volk und keinen europäischen Staat gibt, sondern dass alle Kompetenz, die dieses Europa hat, abgetreten daran wurde, eine demokratische Legitimation nur durch die von den Völkern gewählten Parlamente hat. Und das bedeutet übrigens auch, das muss auch in Erinnerung gebracht werden, die Bundesregierung hat diesen Maastricht-Vertrag unheimlich gefördert und unterstützt und ist auch beigetreten mit der Formulierung auf unbegrenzte Zeit, also ob ewig, wie man so schön sagen könnte, während das Urteil von Karlsruhe deutlich macht, dass die Bundesrepublik Deutschland, wie all die anderen Staaten auch austreten dürfen. Dass diese Formulierungen, die da von uns gebraucht wurden, nicht gültig sind. Denken Sie, wie die Bundesregierung auch sagt, sie hat ja immer viele Pläne, sie unumkehrbar zu machen. Auch da kann ich Sie immer beruhigen. In der Geschichte und in der Politik gibt es nichts Unumkehrbares. Sondern das Beständige ist der Wechsel, der Wandel, nicht die Unumkehrbarkeit. lässt sich alles korrigieren. Sonst hätten wir keine Demokratie mehr. Der jeweilige Bürger muss das entscheiden. Also insofern ist es ganz wichtig zu wissen, man kann austreten. Die Entscheidung darüber, wie dieses Europa wird oder nicht wird, die wird wahrscheinlich 1996 fallen, weil dann zwangsläufig noch all die Normen, Einheitsgeld, Einheitsbank und alles, nicht wahr? Einheitliche Wahlberechtigung für alle, die hier drin sind und so weiter und so fort. Darüber wird 1996 auf einer Regierungskonferenz zu entscheiden sein. Und wenn ich so daran denke, dass man mit Hilfe dieses Europas die deutsche Landwirtschaft kaputt gemacht hat, im Gegensatz zur französischen, sie kriegen heute als Landwirt im Grunde genommen für nichts tun ihr Geld, die Fischerei kaputt gemacht hat, die Fischer kriegen, genauso wie die Landwirte für ihr stillgelegtes Land Geld kriegen, so kriegen die Fischer für abgewrackte Schiffe ihr Geld, genau dasselbe Weg. Die Stahlindustrie immer stärker geschwächt hat. Und wenn Sie das alles so sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann denken Sie doch mal an das Bild, was ich Ihnen zeigte, mit der Super-UdSSR, wie das der Österreicher formuliert hat. Die Sowjetunion beherrschte ihre Völker und Staaten, die in ihrem Machtbereich waren, dadurch, dass sie diese verschiedenen, die Ukraine war oder irgendwie ein asiatischer Teil oder wie, indem sie diesen verschiedenen Staaten auf den Satelliten in dem System einen gewissen Schwerpunkt gab. In der damaligen Tschechoslowakei, da war es zum Teil die Stahlindustrie, in einem anderen Bereich war es die Chemie, in einem weiteren Bereich war Landwirtschaft, man verteilte die Schwerpunkte. Und das hieß dann, dann brauche man sich eigentlich um die anderen Dinge gar nicht mehr zu kümmern, das macht wiederum ein anderer Staat unter der gemeinsamen Glocke, würde für jeden gesorgt sein. Pustekuchen. Und genau, und dann hatte man sie eigentlich am Gängelband, denn niemand war mehr autark. Im selben Moment, wo jemand aussteigen wollte, hatte er nicht genug zum Leben und zum Essen und sonst was zu tun, war abhängig. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland ist es heute schon so weit, dass wir als, auch als ehemalig gesamtes Deutschland, hätten ja fast halb Europa ernähren können, wir gegenwärtig nur so viel produzieren im Agrarbereich, dass wir noch 70% unserer Ernährung aufbringen. Alles andere muss schon eingeführt werden. Das muss man wissen, das ist Methode, um in die Abhängigkeit zu kommen. Institutionelle Ausschüsse. Das habe ich alles mit großen Augen und Ohren verfolgt und mich auch eingeschaltet und war dann noch zum dritten, der dritte Ausschuss, der Ausschuss für Entwicklung und Zusammenarbeit. Das heißt, das waren die Aufgabenfelder, mit der sich die Europäische Gemeinschaft oder Union jetzt mit den Staaten der Welt befasst. Entwicklungshilfe und ähnliches, um mal ein Schlagwort zu sagen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da alles erörtert wird. Um was es da alles geht. In welche Ecke der Welt überall Geld fließt. Und dabei sind wir ja die Hauptzahlmeister. Das wissen Sie ja nicht wahr. Das gilt ja auch für die anderen internationalen Dinge. Und diese hohen Zahlungen zeigen auch immer nur, unter welcher Abhängigkeit wir stehen. Das sind alles noch Reparationszahlungen, die wir da zu leisten haben. Selbst wenn wir am Golfkrieg nicht teilgenommen haben, aber 19 Milliarden mussten wir trotzdem zahlen. Das ist alles Reparation. Neben den Reparationen, die noch vom Ersten Weltkrieg auf einer Londoner Bank weiter gezahlt werden. Heute noch. Das alles weiß der Bürger nicht. Und Sie müssen daher auch verstehen, dass man einfach, wenn man das alles sieht und das alles weiß, dass einem das natürlich nicht ruhig sein lässt. Wenn man auch auf der anderen Seite sieht, wie wenig darüber berichtet wird, wie ihnen immer wieder in den Medien, in den glorreichsten Farben, auf Lachpapier, das stolze Europa, nicht wahr, halb, happy, abgehoben. Genau das habe ich auch erlebt jetzt in dieser Woche, als es über die Entscheidung der Möglichkeit der Mitgliedschaft dieser vier Staaten ging. Völlig vergessen, welche Probleme da sind und die Abstimmung, die da nun stattfand, muss ich Ihnen auch mal ganz nüchtern sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, sie fanden unter einem unheimlichen Druck statt. Unter einem unheimlichen Druck. Ich habe das Europäische Parlament mit 518 Abgeordneten zum ersten Mal vollgesehen, als wir dieses Parlament 1989 konstituierten. Waren sie alle da? Nicht? Alterspräsident hielt eine Rede und es ging los. Danach waren schon immer viel da, wenn es so um die 300 waren. Und die letzte Sitzung jetzt, wo es um diese Abstimmung ging, die regierungsseitig und brüsselerseitig unbedingt als positiv über die Bühne gehen musste, da, und ich hatte das ja schon mitgekriegt, da waren ungefähr 460 Leute da. Und da wurden in den Fraktionen Probeabstimmungen gemacht. Und da wurde gedroht, wehe, wenn ihr nicht. Da wurden sogar von einigen Fraktionen den Abgeordneten angedroht, wenn sie da nicht richtig stimmen und nicht da sind, wird ihre Kandidatur auf der Liste fürs nächste Parlament gestrichen. Stand sogar in der Zeitung, konnten sie sogar nachlesen. Das Europa habe ich nicht gemeint, nicht wahr? Aber das muss man natürlich wissen. Insofern ist das einfach unerklärlich für einen denkenden Menschen, dass sowas überhaupt möglich ist, was damit verfolgt wird. Und ohne Zweifel ist es für mich als Deutscher so wichtig, das alles erlebt und erfahren zu haben. Erlebt und erfahren zu haben, auch in Augenschein genommen zu haben, als Deutscher, weil ich genau weiß, dass ohne dieses deutsche Volk in der Mitte Europas es kein Europa geben wird. Europa, das Herz Europas ist Deutschland. Die können sich drehen und wenden, wie sie wollen. Sowohl geografisch in der Mitte, als aber auch vom Volk her. Wir sind die Stärksten in Europa. Obgleich wir auch immer in Abgeordnetennamen gedrückt sind. Sehen Sie mal, ein Luxemburger, Abgeordneter, ein Kollege, vertritt im Europäischen Parlament etwa 60.000 Bürger. Ich vertrete als deutscher Abgeordneter etwa 1 Million. Nicht, wir hatten 81 Abgeordnete als Deutsche im Parlament. Und wir haben ungefähr 80 Millionen. Nun streichen Sie ein bisschen ab, nicht wahr? Von diesen 80 Millionen sind vielleicht 75 Millionen Deutsche. Und es ist immerhin noch also zwischen 900.000 und 1 Million, die ich zu vertreten habe. Wenn dann hier zum Beispiel in Schleswig-Holstein das auch eine Zeitung gibt, die dann fragt, was macht denn der Abgeordnete Schrie eigentlich? Die haben doch keine Ahnung. Die haben nicht eine Ahnung, was ein Abgeordneter. Den habe ich dann geschrieben, die Frau Löbrich. Man kann es ja nicht verhindern, sie können sich ja nicht wehren. Dann habe ich geschrieben, ja, wenn Sie nicht wissen, was ich tue, dann ist es ja wohl Ihre Pflicht und Aufgabe, sich darum zu bemühen, das zu erfahren. Sie brauchen mich nur anzurufen. Jedenfalls haben wir als Europaabgeordnete, gerade als Deutsche, alle Hände voll zu tun. Ich habe ja alleine 4 Geschäftsstellen neben meiner privaten in voller Tätigkeit. In Straßburg, in Brüssel, in Bonn und in Neuburg am Inn waren meine Geschäftsstellen, insgesamt 4 Angestellte, alle Hände voll zu tun. Und dann privat meine Frau. Ohne meine Frau ging das gar nicht, denn meine Privatadresse war ja auch bekannt. Und Sie wissen ja, in einem solchen Amt geht es auch dann ohne Frauen nicht. Und wenn ich meine Frau nicht gehabt hätte, hätte ich das alles so nicht machen können. Nur mal ein Beispiel. Die vielen Termine in einer Woche zum Teil. Flugkarten, Reisekarten. Nicht abstimmen. Sitzplätze. Post läuft bei mir privat rein. Ich bin in Straßburg oder ich bin in Brüssel. Meine Frau faxt mir dann die wichtigste Post durch, damit ich gleich sehe, was es da gibt und damit ich sie wieder beantworten kann. Wir sind auch ständig in Telefonverbindung, weil es ja dies und jenes gibt, weil man ja aktuell sein und bleiben muss. Ja, ich bin also wirklich stolz darauf, dass meine Frau das so gemacht hat. Und wir freuen uns jetzt natürlich, ein bisschen mehr Luft zu kriegen, aber da war mal Stern im Dienst. Und ich meine, der Jüngste ist man ja auch nicht mehr. Man könnte sich ja natürlich bezeichnen als Opa von Europa, nicht? Denn es gibt ja sehr viele jüngere Menschen dort. Aber ich bin ja auch schon 72. Aber wenn ich an einen Schuhmacher denke, bin ich ja noch ein Halbstarker, nicht wahr? Aber ich will das nur mal sagen, das ist alles nur machbar. Parlamentssitzungen, Reisen, Ausschüsse, Arbeiten, politische Veranstaltungen in allen Teilen Europas, auch hier, alles nur machbar mit eiserner Disziplin. Wenn die nicht vom organisatorischen, vom familiären her, mit all den Zeitplanungen und Anforderungen, wenn das nicht stimmt, was meinen Sie, wie man da drunter und drüber kommt? Da schlägt einem das über den Kopf zusammen. Ja, und außerdem, außer diesen 3 Ausschüssen, gehört man da noch mindestens einer sogenannten Delegation des Europäischen Parlaments an, zu irgendeinem Land. Ich gehörte beispielsweise der Norwegen-Delegation an. Das heißt, wir treffen uns im Jahr 2-mal. Einmal in Straßburg kommen die Parlamentarier Norwegens zu uns, im Landesparlament eine Gruppe, eine Delegation. Und wir kommen nach Norwegen rauf und sind in Storting oder an einer anderen Stelle in Norwegen und besprechen mit den Abgeordneten deren Lage. Daher weiß ich zum Beispiel, in Norwegen ist die Stimmung durchaus nicht für die Mehrheit, hat eine Partei in Norwegen von einer Frau übrigens angeführt, bei der letzten Parlamentswahl ihre Stimmen verdoppeln können, ist die zweitstärkste Partei geworden, die sich ganz eindeutig gegen den Beitritt Norwegens an die Europäische Union wendet. Das gibt es sicherlich auch in anderen Gruppen. Sie wissen ja auch, die Schweiz hat sich ja noch nicht mal den europäischen Wirtschaftsraum auch anschließen wollen. Der europäische Wirtschaftsraum war gedacht oder auch erdacht, um einen Übergang von einigen Staaten zur europäischen Gemeinschaft zu ermöglichen. Und zu diesem Wirtschaftsraum gehörten diese sogenannten EFTA-Staaten, zu denen eben auch die 4 genannten gehören, um so ein bisschen die Sache zu erleichtern. Und die Schweiz, die eigentlich dazugehört, hat sich dem also nicht angeschlossen. Die Abstimmung war dagegen. Nun ist ja die Schweiz noch ein Sonderfall. Und ich wollte Ihnen einfach nur mal zeigen, welche Vielfalt man da täglich über 5 Jahre hat. Und dann muss man sich die Rolle des Parlamentariers vorstellen. Sehen Sie mal, ich bin langjährig erfahrener, neben meiner beruflichen Tätigkeit, langjährig erfahrener Abgeordneter. Ich habe in 3 Kommunalparlamenten neben meinem Beruf mitgewirkt. Ein Gemeindeparlament stand ich vor als Parlamentsvorsitzender. Ich war in einem Kreistag, ich war im Hessischen Landtag. Das heißt, ich weiß also, wie es um die parlamentarische Arbeit steht und aussieht. Man hat also seine Erfahrungen und trotzdem muss ich sagen, als Abgeordneter weiß ich, dass ich frei reden muss. Es ist ja Vorschrift in den Parlamenten, normalerweise frei zu sprechen und nicht abzulesen. Dass man dann auch diskutieren kann und so weiter. Anders im Europäischen Parlament. Wir haben in der Organisation der Europäischen Gemeinschaft und jetzt der Europäischen Union 3 zentrale Einrichtungen. Die erste Einrichtung ist der Europäische Rat. Das ist die Gruppe der Regierungschefs der 12 Staaten. Dieser Rat setzt die zweite Gruppe ein, die sogenannte Europäische Kommission. Mit anderen Worten ist das die Regierung, die eingesetzte Regierung von den Staatschefs der 12 Länder. Und die dritte Institution ist das Europäische Parlament. Ein normales Parlament kontrolliert die Regierung. Wir hatten nichts zu kontrollieren. Wir waren die seit 89 von den Bürgern gewählte parlamentarische Vertretung. Wir konnten und durften weder den Europäischen Rat noch die Europäische Kommission kontrollieren. Wir durften als Europäisches Parlament keine Gesetze vorbereiten und eingeben, was die Hauptaufgabe eines Parlaments normalerweise auch ist. Wir haben noch nicht mal Kontrolle letztendlich über den Haushalt. Wir durften beraten. Wir haben in der Kommissionssitzung beraten, was meinen Sie, was es da für Abänderungsanträge zu einem Bericht, nicht wahr, Stellungnahme zu dem, was die anderen erdacht hatten. Mach mal bis zu 300 Abänderungsanträge. Der Berichterstatter trug dann das Ergebnis vor. Auch dort wurden teilweise noch Abänderungsanträge angenommen und wurde der Text noch geändert. Und wenn die Sache dann abgestimmt wurde, dass das Europäische Parlament es so, wie es sich das jetzt erarbeitet hat, als Stellungnahme, weil wir ja keine Gesetze beschließen konnten. Wenn das abgeschlossen war, dann fragte der Berichterstatter den Präsidenten des Europäischen Parlaments, er möge doch. Und da sitzen in dem Parlament sowohl die Mitglieder des Rates als auch der Kommission mit ihren Hauptvertretern. Dann fragte dieser Berichterstatter den Präsidenten, er möge doch den Kommissar oder den Vertreter des Rates fragen, ob er dann nun mit diesem, was wir dort verabschiedet haben, einverstanden sei. Und dann stand dieser Kommissar auf und sagte, ja, also der Bericht sei vorzüglich und der Ausschuss habe dolle Arbeit geleistet und man könne dort als Kommission ja durchaus zufrieden sein, aber es ist natürlich so, dass noch nicht alles so ist, wie sich das die Kommission vorstellt, und daher könne die Kommission dem Parlament darstellen, dass von dem, was da vorgelegt wurde, die Artikel 1, 2, 3 angenommen sein könnten, die Artikel 5, 6, 7, 8, 9, 10 könnte die Kommission nicht billigen die Artikel 17, 18, 19, nicht wahr, seien wieder gut. Da saßen sie wie in der Sechs da und kriegen von Kommissarin, vielleicht nicht zufällig, von Kommissarin, kriegen sie also gesagt, ob sie eine gute oder eine schlechte Arbeit hat, nicht angenommen wurde oder zurückverwiesen, abgelehnt wurde. Das ist, wir als Europäisches Parlament waren für diejenigen, die dieses Europa aufbauen, das sogenannte demokratisch-parlamentarische Mäntelchen. In Wirklichkeit wird ohne demokratische Legitimation dieses Europa gebastelt, und wenn sich einer ernsthaft dahinter machen würde und ein unabhängiges Gericht finden würde, könnten Sie den ganzen europäischen Laden auf den Mond setzen, weil es ohne parlamentarische Kontrolle aufgebaut worden ist. Und das ist die große Not, die die meisten gar nicht sehen. Ich habe dem Präsidenten Delors im institutionellen Ausschuss mal ganz öffentlich gesagt, in einer Ausschusssitzung: Herr Delors, Herr Präsident, es wird immer offensichtlicher, dass Sie die Kompetenz des Europäischen Parlaments so lange beschneiden, bis Sie Ihr Europa durchgeboxt haben. Dann dürfen wir auch in Demokratie machen. So sieht nämlich die Wirklichkeit aus. Es besteht also berechtigter Anlass, Sorge zu haben, dass das hier ein Europa wird, das die europäischen Bürger gar nicht wollen. Und insofern gibt es einen unheimlichen Meinungskampf, und man merkt auch die Bevormundung, man merkt den Druck. Ich beende meine parlamentarische Zeit in diesem Europäischen Parlament nicht ohne Sorge, und ich kenne in den 5 Jahren alle Tricks, alle Hintergründe, alle Drahtzieher, alle Akzente, kenne die geschichtliche Entwicklung dieses Europas und kann mir vorstellen, dass das noch einiges dauern wird. Und dieses Europa, was im Moment so in Arbeit ist, noch lange nicht wird. So, glaube ich, wird es nicht gehen. Und das ist wohl auch die Meinung vieler Völker, die jetzt zum Teil auch gar nicht gefragt wurden. Ich wüsste nicht, was geschehen würde, wenn hier eine Abstimmung wäre, denn nach dem Grundgesetz wäre das möglich. Man hat ihnen das immer anders eingeredet, aber das ist alles Unsinn. Es ist durchaus möglich, eine Abstimmung zu machen, das ist auch nach dem Grundgesetz möglich. Mit dem Deutschlandvertrag wurde das Grundgesetz auch manipuliert. In einigen wichtigen Fällen haben sie gar nicht gemerkt, obgleich die Unterschrift von Adenauer noch drinsteht, wie viele Artikel da schon völlig verändert wurden. Das alles muss man, glaube ich, kritisch wissen. Und trotzdem muss man das Beste wollen. Bloß mit Euphorie lässt sich das alles nicht machen. Und insofern hat das Wahljahr eine entscheidende Bedeutung. Auf der einen Seite nicht die Europawahl. Denn wir haben ja, die Europawahl ist nicht die wichtigste Wahl in diesem Jahr. Denn da haben wir nur als Deutsche eine begrenzte Sitzanzahl. Und viele vielleicht wissen das gar nicht. Da sitzt es nicht etwa so im Europäischen Parlament, dass alle Deutschen zusammensitzen, alle Franzosen und alle Briten zusammensitzen. Das gibt es nicht. Sondern sie sind in den verschiedenen Fraktionen, es sind 8 Fraktionen, international zum Teil gemischt. Also eine geschlossene deutsche Abstimmung in dem Sinne kann es gar nicht geben. Und wir sind dann nur mit 81 vertreten. Die Politik im Europäischen Parlament wird von 2 großen Gruppen gemacht, von den Sozialisten und von der sogenannten EVP, also all den christdemokratischen Gruppen in Europa. Die beiden bestimmen, was im Parlament gemacht wird. Alle anderen können sie vergessen, die haben die Mehrheit. Wenn die sich einig sind, teilen sie alle Posten unter sich auf und besetzen die Präsidenten und alles Mögliche. Die entscheiden also darüber. Von daher muss man einfach wahrnehmen, nicht die Europawahl ist die entscheidende Wahl, die Bundestagswahl ist die alles entscheidende Wahl im Jahre 1994, weil auch nach dem Karlsruher Urteil der Bundestag über die Europaentscheidung noch entscheiden kann. Wie lange noch, weiß man ja nicht. Und die endgültige Entscheidung wird 1996 auf dieser schon genannten Regierungskonferenz sein, Entscheidung durch den Bundestag. Der jetzige Bundestag stimmt allem zu. Der steht ja auch auf und singt das Deutschlandlied, nicht wahr, und verschenkt ein Drittel Deutschlands. Ohne Anlass, ohne Druck, ohne Recht, ohne Legitimation. Insofern können Sie auch davon ausgehen, dass dann die D-Mark und die Bundesrepublik Deutschland, wenn eine solche Entscheidung von einem solchen Parlament getroffen wird, dann am Ende sind. Insofern ist das Ringen auch dieses Jahr bei den Wahlen wichtig. Die Europawahl spielt für die meisten Parteien in diesem Jahre so etwas die Rolle der Testwahl. Man weiß erstmals bundesweit, wie stark die verschiedenen dort antretenden Gruppen sind. Bundesweit. Ein Test. Und die Hauptentscheidung wird also im Oktober gefällt werden, wenn es um die Bundestagswahl geht am 16. Oktober. Wir haben also noch Spannungsvolles vor uns. Die Parteien sind ja zum Teil auch so ein bisschen in Zerreißproben. Herr Kohl, ganz sicher ist er sich nicht. Arbeiten werden sie alle. Herr Scharping möchte ja auch gerne. Die CSU ist auch in der Zerreißprobe. Sie bangt, ob sie bei der schlechten Lage der CDU-CSU überhaupt noch einen Abgeordneten ins Europäische Parlament senden kann. Wenn sie das nicht schafft, in Bayern ist im September Landtagswahl, sieht es auch da schlecht aus. Und wenn es auch da schlecht aussieht, sieht es im Oktober auch nicht rosig aus. Und die Forderungen innerhalb der CSU beispielsweise, das ist so aus, als in zwei Gruppen, geht seit langem dahin, eine bundesweite CSU zu erreichen, um wesentlich eine konservative Position zu verbreiten. Sie wissen, dass es inzwischen eine ganze Reihe von kleinen Gruppen gibt, die sich neu gebildet haben als Parteien. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, also solo haben die alle keine Chance. Solo hat niemand eine Chance, Politik machen zu können. Er kann dabei gewesen sein und darf zugucken, wie die anderen Politik machen. Solo hat niemand eine Chance. Und die Tatsache, dass vor der Europawahl diese verschiedenen kleinen Gruppen sich nicht zu einer gemeinsamen politischen Kraft zusammengeschlossen haben, bedeutet politisch gesehen schlicht, dass alle diese konkurrierenden Gruppen die erste Runde bereits verloren haben. Nur bei der geschlossenen Sammlung aller Kräfte werden nach der Europawahl eine Bündelung da, die auch mit Aussicht auf die Bundestagswahl antreten könnte. Wenn nun aber beispielsweise, und ich will das nur mal andeuten, nur damit wir spekulieren, auf was es da sonst so gibt, was man sonst gerade liest. Wenn also die CSU nicht in das Europaparlament käme, das unter anderem Otto von Habsburg auch, weil der Gruppe, wie ich hörte, wird er nochmal kandidieren, auch schon 80, nicht wahr? Wenn die CSU nicht reinkäme, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich innerhalb der CSU die Frage so zuspitzt, dass die eine Gruppe will, wir müssen jetzt unbedingt bundesweit, um überhaupt zu überleben. Und die andere sagt, das kann man nicht machen. Dass es also möglicherweise zu einer irgendwie gearteten Form von bundesweiter CSU vielleicht käme. In dem Falle würden sich beispielsweise alle konservativen Gruppen einer solchen Gesamtgeschichte anschließen und das wäre der Erdrutsch. Aber ob wir so kluge Politiker haben, bei dem Mantel der Geschichte, der jetzt über das Land rauscht, nun auch den Saum der Geschichte zu greifen, das ist sehr die Frage. Dazu gehört Übersicht, Kenntnis und auch Mut. Denn Sie können sich vorstellen, die Meinungslenkung durch die Medien ist da der, und hier haben Sie ja vor sich stehen einen Exoten, weil ich mich ja als Deutscher bekenne, ich bin ja Deutscher, nicht? Daher bin ich ja heute schon ein Exot. Und wenn Sie mal gelegentlich eine Fernsehsendung oder eine Meldung über mich sehen, ist ja auch schon passiert, können Sie immer davon ausgehen, von hinten bis vorne erstunken und erlogen. So wird das gemacht. Ich kann dann meine Erklärung abgeben und das wird dann zur Kenntnis genommen, erscheint aber nicht. Und wenn es nach dem Pressegesetz erscheint, irgendwie kleinzeilig unten, nicht? So wird das gemacht. Sie können sich heute überhaupt gar nicht mehr dagegen wehren. Sie sind auch rechtlos letztendlich bei Prozessen. Juristen empfehlen, lassen Sie das. Die Meinungsbildung durch Medien, die einseitig arbeiten, hat den Vorrang auch gegenüber dem Schutz, gegenüber die Würde des Menschen ist unantastbar. Den Satz können Sie schon streichen aus dem Grundgesetz. Ja, ich habe mal so ein bisschen auf Nähkästchen geplaudert, um Ihnen das alles mal so ein bisschen darzustellen. Ich wollte Ihnen bewusst nicht Sommersonne Erika schildern, sondern Sie kennen von mir, dass ich Ihnen einfach immer auch die Hintergründe und die andere Seite der Medaille zeigen muss. Ich selbst bin als Deutscher trotz allem Optimist, genau weil ich weiß, dass es ohne uns nicht geht. Und zum Zweiten auch, weil ich daran glaube, dass das deutsche Volk bei allem, was wir haben schon durchmachen müssen in den letzten 50 Jahren, immer noch die Kraft hat, zu überleben und notfalls die Dinge auch noch anders zu lenken. Wir alten Hasen müssen unseren Teil noch dazu beitragen. Was wir dafür einstecken müssen, können Sie kaum ermessen. Aber es ist die Pflicht, es zu tun, und da entziehe ich mich nicht, sonst wäre ich ja schon längst irgendwo, was weiß ich, Teneriffa oder so, oder na, was soll's, nicht wahr? Nicht, was ist nach mir die Sündflut? Das schaffe ich bei unserer Lage nicht. Werde ich auch nie schaffen. Denn diese Lage ist nicht von heute auf morgen zu verändern. Und der Rat, die Ratsuche ist überall groß. Und die jungen Menschen, die wissen möchten, was war, wächst auch. Und die geistige Auseinandersetzung ist im vollen Gange. Und das ganz bewusst auch in diesem Jahre 1994. Und da müssen wir irgendwie durch. Ich möchte ja, das muss ich Ihnen auch sagen, ich habe nie für irgendeine Partei direkt geworben. Werde ich auch zukünftig nicht tun. Das ist die Sache eines jeden Einzelnen. Und wenn man in einer solchen Veranstaltung wie hier sich parteipolitisch äußern würde, wäre das nicht richtig. Dann hätte der Veranstalter seine Sorgen. Und das will ich auf keinen Fall. Und meine Meinung kennt man ja meistens. Es ist da auch schwer zu raten. Denn ich sagte schon, die Andeutung, es ist schade, dass sich diese Gruppen, ich meine jetzt nicht die Rechten, die es ja schon lange nicht aufgrund ihrer Führungsspitzen geschafft haben, sich zusammenzutun, sondern es geht um die neu gebildeten konservativen Parteien, die es auch in einer ziemlichen Anzahl gibt, die es nicht schaffen, zusammenzukommen. Und da wird natürlich auch immer Unfriede hineingesät. Und das alles macht die Geschichte immer so schwer. Deswegen bedauere ich ja schon, dass wir die erste Runde haben nicht erfolgreich bestehen können im Sinne einer Bündelung, einer Sammlung der Kraft. Es kann die Erkenntnis der Erfolglosigkeit vielleicht auch erst dann nach der Europawahl kommen. Ich gehe immer noch davon aus, dass eine solche Bündelung aller Kräfte spätestens nach der Europawahl kommt. Das ist schon wiederum sehr spät, weil die Anmeldung zur Bundestagswahl etwa Anfang August ist. Und Sie müssen sich nur mal rein pragmatisch vorstellen, um an der Europawahl teilnehmen zu können, haben ja bewusst die Parteien die Hürden gebaut. Und da musste jede neue Partei 4.000 Unterschriften, Unterstützungsunterschriften bringen. Zur Bundestagswahl muss jede neue Partei in jedem Bundesland 2000 Unterschriften bringen. Das bedeutet für das Bundesgebiet 32.000. 16 mal 2. Mit anderen Worten, es wird immer schwieriger. Ich gehöre einer Gruppe an, die gegen diese Unterschriftensachen eine Organklage beim Bundesverfassungsgericht einreichen werden, weil überhaupt nicht einzusehen ist, wozu diese ganze Geschichte, durchsichtig ist es ja, überhaupt nützlich ist, weil der Wähler ja entscheidet, ob eine Partei auftreten kann oder nicht. Die 4000 Unterschriften beispielsweise ja nicht irgendwie repräsentativ sind, sondern rein zufällig zusammenkommen. Alles das kann man auch in Wahlen direkt feststellen. Und wenn dann der Bürger noch abgeschickt wird, nun neue zu unterstützen, weil das ja Konkurrenz ist, damit er nun den Zettel noch in die Gemeinde bringt, damit noch ein Stempel draufgesetzt wird, das tun schon viele nicht, weil sie eben dem Datenschutz ihrer eigenen Gemeinde nicht trauen. Und so kommt denn eben dieses ganze Tohuwabohu zustande, genauso wie mit den 5%-Hürden. Das ist ja in vielen anderen Ländern überhaupt nicht so. Bei uns ja alles eingeführt. Ist schwer zu sagen. Man muss jetzt eindeutig die Zeitungen lesen, die Entwicklungen nach, ja, zwischen den Zeilen, so direkt. Aber ich will mal so sagen, es wird sicherlich zu unruhigen Entwicklungen kommen. Nach der Europawahl entweder werden sich diese Gruppen alle zusammenschließen und dann geschlossen antreten, die, ich muss mal so sagen, die Interessen auch der Deutschen insgesamt auch noch vertreten, oder es läuft wie gehabt. Ja, ich möchte damit eigentlich auch jetzt schließen, Ihnen einfach, wie eben schon angedeutet, sagen, 5 intensive Jahre in allen Hauptstädten Europas und darüber hinaus. Alleine Ende Januar 4 Tage in Moskau, Mitte Februar eine Woche in Malta, Anfang März 4 Tage in Madrid und Mitte März 4 Tage in Tromsø in Norwegen, nur mal so um eine kurze Zeitspanne zu zeigen, wo es um Anschlüsse, um Delegationen, um Gespräche mit den Abgeordneten dieser Länder geht. Und die 5 Jahre haben natürlich auch im Umgang mit den anderen viele Erkenntnisse. Ich bin durchaus von Anfang an immer auch ein europäisch denkender Mensch, ein Europäer gewesen. Aber meine Einstellung dazu ist die, die ich hier des Öfteren schon geäußert habe. Nur ein guter Holsteiner, nur ein guter Bayer, nur ein guter Sachse oder Thüringer kann ein guter Deutscher sein. Und weiterhin nur ein guter Brite und nur ein guter Franzose und nur ein guter Deutscher und so weiter können gute Europäer sein. Denn es geht um das Europa der Vielfalt, nicht der Einfalt. Es geht um das Europa der Vielfalt und es geht darum, es gemeinsam zu bauen. Und das muss mit der Intelligenz auch möglich sein. Insofern stehen wir noch mitten in diesem Prozess drin und nichts ist wichtiger, als so auf solchen Tagungen darüber zu hören, zu erfahren, sich sein Bild selbst zu machen und zu erleben, in welcher spannungsreichen Zeit man steckt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Steht zur Diskussion noch jede Menge zur Verfügung, wenn es sein muss. Muss heute Nachmittag schon wieder nach Hamburg, um bei der Landsmannschaft Mecklenburgia auch über Europa zu sprechen. Und stehe auch für spätere Zeiten, wenn es mal wieder soweit ist, wenn ich dann also aus dem Unruhestand zurückversetzt wurde in den Ruhestand, Ihnen dann wieder lächelnd zur Verfügung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.